Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Ja. Was soll man da noch sagen? Fangen wir erstmal an mit dem Zahlenfakt. 272 ist die Folgennummer. Auch diesmal habe ich mir einen sehr schönen Zahlenfakt rausgesucht, nämlich die berühmte Gettysburg Address von Lincoln. Ach, schon wieder Politik. Hatte genau 272 Wörter. Ich meine, Trump hatte sich ja vor kurzem nicht nehmen lassen, auch in Gettysburg sich an das Volk zu richten. Hat da jemand gezählt? Hat ein bisschen mehr Wörter verloren. Bei 272 Wörter, die mit Lee aufhören. Ja, ich denke auch, wenn man die Wörter, die sich wiederholen, rausstreicht, dann kommt man da auch auf 272 nur. Ja, ja, passend zum... Ich wusste schon mal, was Fourscore, das ist irgendwie 4x20 oder so? Fourscore? Mhm. Was? Fourscore und 7 years ago fängt es hier an. Und ja, Fourscore, genau, das ist 87. Ach, genau, ist 4x20 ist 80. Wie die, also 80 die Tage und 7 Jahre ist es hier. Ja. Ja. Ja, leider ist es noch nicht 80 Tage und 7 Jahre her, dass Amerika Trump gewählt hat. Genau. Die Demokraten haben es ja geschafft, in den letzten 7 Wahlen, in 6 von den letzten 7 Wahlen, die Mehrheit aller Stimmen auf sich zu vereinigen. Mhm. Das hat ihnen 2000 nicht geholfen und 2016 auch nicht. Ja. Denn durch das amerikanische Wahlsystem werden die Stimmen ja anders verteilt. Also vielleicht nochmal ganz kurz abgerissen, wenn das in Deutschland so wäre, dann würde nach Bundesland, je nach Bevölkerungsanteil, ein bestimmter Stimmenbetrag in so einen Topf kommen. Und zwar bekommt den der in einem Bundesland die relative Mehrheit aller Stimmen hat. Das heißt, in Bayern bräuchten wir nicht unbedingt wählen gehen, denn da würden alle Stimmen immer an die CSU gehen. So, und das hat dazu geführt, dadurch, dass Hillary Clinton in den Arbeitergegenden im Mittelwesten der USA schlecht abgeschnitten hat, dass einige Staaten, die in den letzten paar Wahlen immer Demokraten gewählt haben, dieses Mal Republikaner gewählt haben, mehrheitlich, unter anderem Pennsylvania, ich glaube Minnesota und Wisconsin noch. Hm. Und das hat dazu geführt, dass Donald Trump optisch mit weitem Vorsprung gewonnen hat, obwohl Hillary Clinton mehr Stimmen auf sich insgesamt vereinigen konnte. Genau. Insgesamt kann man dazu sagen, es wurden weniger Stimmen abgegeben als vor 4 Jahren. Und zwar wesentlich weniger Demokratenstimmen. Also die Republikaner haben auch weniger Stimmen gekriegt, aber nicht so viel weniger. Ja. Und es geht ja immer um die Verhältnisse. Also insgesamt haben weniger Leute gewählt, aber davon haben mehr Republikaner gewählt als Demokraten. Davon haben... Nicht demokratisch, sondern demokratisch. Nein, davon haben mehr Republikaner weniger gewählt. Weniger Republikaner weniger gewählt, ja. Ja. Das nein, weil insgesamt haben die dem, was ich gesagt habe, glaube ich. Nein, insgesamt haben die Demokraten ja mehr Stimmen gekriegt als die Republikaner. Ja. Nur haben die egal. Republikaner, ja, genau. Ähnlich viele Stimmen gekriegt wie bei den letzten Wahlen. So. Das hat sich im Laufe der Nacht relativ früh abgezeichnet, spätestens als es dann in Florida so knapp wurde. Das Land hat sich relativ ähnlich verhalten im Vergleich zu den Wahlumfragen. Das Interessante ist, so richtig total weit waren die Wahlumfragen gar nicht weg. Die haben sich haben ja gesagt, Hillary Clinton gewinnt mit 3% Vorsprung. Das liegt im normalen Bereich, wie der Fehler bei Wahlumfragen so ist. Die Richtung, in die es gegangen ist, also dass Trump jetzt 2% mehr Stimmen bekommen hat als erwartet, ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Also es ist jetzt kein riesengroßer Wahlumfragenfehler gewesen. Mhm. Bloß die meisten haben halt nicht geglaubt, dass es in die Richtung geht, wenn es einen Fehler gibt, dadurch, dass Hillary eben die ganze Zeit führte. Offensichtlich gab es auch Effekte wie Trump-Wähler, die sich geschämt haben, Trump zu wählen und das auch in den Wahlumfragen nicht dann zugegeben haben. Mhm. ist ja ein Effekt, der auch jedes Mal vor einer Wahl wieder diskutiert wird und oft nicht passiert. Ja. Aber hier ist es wohl auch passiert. Ja, dass Rassisten nicht offen zugeben, dass sie Rassisten sind, ist ein Phänomen, das passiert. Ja, man hört auch, dass auf Social Media so quasi abgesprochen wurde, dass man in Umfragen eigentlich nicht an Umfragen teilnimmt und lieber nicht sagt, dass man für Trump stimmen wird. Das verschieden begründet, aber so sind halt vermutlich auch noch ein paar Stimmen in den Umfragen nicht sichtbar gewesen. Ja, also dass Trump gewählt wurde, ist ein großes Problem, aber nicht das einzige. Auch der Senat und das Haus sind wieder an die Republikaner gegangen. Es gibt einen offenen Posten im Verfassungsgericht. Also selbst wenn Trump sich als, also auch beim Wahlvolk als großer Fehler erweist und in 4 Jahren abgewählt wird, wird es uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Und ich glaube, ein Effekt, den wir sehr bald spüren werden, ist, dass diese Populismuswelle von Europa nach Amerika geschwappt ist und jetzt wieder zurückschwappen wird. Wir haben die österreichische Bundespräsidentenwahl, wir haben Wahlen in Frankreich und Deutschland nächstes Jahr. Ich bin relativ sicher, dass dieser knappe Sieg von Trump jetzt trotzdem dazu führen wird, dass dort die Rechtspopulisten bzw. Rechtsradikalen gestärkt hervorgehen. Ja. Und das Interessante ist ja auch, wenn man so sieht, wer Trump herzlich gratuliert, das ist halt dann auch die AfD, Le Pen-Soße. Theresa May aus Großbritannien. Theresa May, also es ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil du siehst, wie wer wem gratuliert und du kannst ganz genau einordnen, wer gehört wozu. Theresa May war ein bisschen verhaltener als jetzt Leute wie Le Pen. Ja. Ach, Nigel Farage hat sie recht gefeiert. Genau, sie ist ja auch politisch verhaltener und Nigel Farage dafür hat gejubelt. Ja, also daran kannst du eigentlich genau sehen, darf ich jemanden wählen? Nicht, wenn er Trump herzlich gratuliert hat. Das ist genauso ein Indikator dafür, dass jemand ein Diktator ist, der die Beschränkung von Amtszeiten aufheben will. Mhm. Ja. Das ist immer der beste Indikator, wenn jemand möchte, dass er für ewig im Amt sein kann. Angela Merkel hat da ja eigentlich recht deutliche Worte gehabt für den Trump, indem sie gesagt hat, es gibt ja diese Werte, die wir mit Amerika teilen, so wie Menschenrechte und Glaubensfreiheit, und auf Basis dieser Werte möchten wir eine enge Zusammenarbeit. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits für einen normalen Staat oder für ein normales Staatsoberhaupt wäre das schon diplomatisch gesehen ein starker Rüffel. Das habe ich dann so auf Twitter, also Kramski hat, merci nochmal, mir da so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man nicht so direkt spricht zwischen Staatsoberhäupten öffentlich. Aber ich finde es trotzdem zu schwach von Merkel und es erinnert mich halt so ein bisschen an das Appeasement, wie die Nazis an die Macht gekommen sind. Klar, Trump-Hitler-Vergleiche ist immer so ein bisschen krass, aber ich finde schon, dass man Trump gegenüber deutlichere Worte hätte finden sollen, auch als Deutschland. Weil ich meine, klar, wir sind super abhängig von Amerika, wir sind sehr eng verbandelt mit Amerika und im Grunde können wir da nicht viel machen. Wenn Amerika tut, was es will, dann können wir dazu eigentlich kaum was sagen. Also der höchste der Gefühle ist, dass wir nichts sagen und nicht. Ja, das muss so sein, aber nicht mal das wird passieren, glaube ich. Und vor dem Hintergrund sind es halt leere Worte, dass Merkel jetzt auf die Menschenrechte pocht. Ja. Und ich bin da bei dir. Die Befürchtung, die ich halt habe, ist, wenn du dir gerade die Konservativen in Deutschland anguckst, mit Fokus auf die Etablierten, Da gibt es halt in der CDU sowieso schon Spannungen, was das angeht. Und wenn Merkel sich jetzt da klar positionieren würde, dann hätte sie wahrscheinlich ganz, ganz schlechte Chancen, nächstes Jahr nochmal vorne zu stehen. So ist es potenziell noch im Spiel. Finde ich auch scheiße, aber so ist das halt. Übrigens, kurze Anmerkung, der schwedische Premier hat gesagt, er hätte ja Hillary Clinton präferiert, aber man hat ja keine Wahl und wir müssen ja mit dem zusammenarbeiten, der Präsident ist. Also was ich dazu noch anmerken möchte, das haben vielleicht auch einige vergessen, 2002, wie stramm da Angela Merkel hinter der Irak-Krieg-Politik von George Bush stand. Ganz klar die Drohkulisse verteidigt hat, dass man eben androhen darf und sollte. Und ich möchte das jetzt bloß so im relativen Verhältnis sehen, wie Angela Merkel jetzt auf Trump reagiert hat, dazu, wie sie damals reagiert hat. Insofern sehe ich das schon zumindest als kleinen Erfolg. Auf der anderen Seite, na klar, es gibt eine gewisse Normalisierung von Trump, weil er eben behandelt wird wie ein normales Staatsoberhaupt. Erschreckender finde ich da, wie die amerikanischen Medien jetzt auch, wie schnell sie auf diese Linie fallen. Das ist Wahnsinn. Ihn eben als das neue Normal darzustellen und zu sehen. Und das wird uns auch lange beschäftigen. Ja, ich muss sagen, ich bin irgendwie total fertig, was das angeht. Also ich habe sehr viel Hoffnung verloren für die Zukunft in den letzten zwei Tagen und ich weiß nicht, ob ich die wiederfinde, so gerade. Und das ist halt echt, also dass jemand unter dem Prätext gewinnt, also wäre es jetzt nur, es hat ein unqualifizierter Mann gegen eine hochqualifizierte Frau verloren, dann wäre es ja nichts Neues. So. Ja. Aber es ist halt auch noch jemand, der offen irgendwie über sexuelle Übergriffigkeit spricht und das gut findet. Und jemand, der lügt und sich dafür nicht entschuldigt und der Leute beleidigt und sich dafür nicht entschuldigt. Mhm. Und es ist jeglicher Pretext von Menschlichkeit irgendwie nicht gegeben bei diesem Mann. Und er hat halt trotzdem gewonnen. Und ja. Ja, in dem Zusammenhang möchte ich auch noch die sage ich mal, Abschiedsrede von Hillary Clinton rausstellen, in der man sehr deutlich gesehen hat, wie stark auch ihre Bereitschaft gewesen wäre, diese Brücken wieder zu schlagen. Mhm. Also vielleicht auch ein bisschen Heilung nach diesem fürchterlichen Wahlkampf in Gang zu setzen. Mhm. Also ich finde, die hat mir noch viel mehr als alles andere, was im Wahlkampf gelaufen ist, gezeigt, was das auch für ein Verlust ist, dass sie nicht gewonnen hat. Ja. Die ist halt durch und durch Politikerin und weiß halt zum einen, dass... Aber es war eine sehr menschliche Rede, fand ich. Ja, aber so, dass man mit Rückschlägen umgehen, ist halt so ihr, jetzt ist es passiert, jetzt müssen wir daraus das Beste machen. Ich meine, sie geht ja ihr ganzes Leben mit Rückschlägen um. Sie macht ja im Prinzip nichts anderes. Und ich denke, das war ihre letzte öffentliche Rede in dem Ausmaß. Ich denke nicht, dass ihre politische Karriere noch großartig weitergeht. Ich denke nicht, dass sie da noch Bock drauf hat. Sie wird wahrscheinlich für ihre Foundation weiter was machen, aber das war es dann auch. Insofern hätte sie schon auch auf die Kacke hauen können und dass sie es nicht gemacht hat, da gebe ich mir sehr recht, das spricht auch für sie. Ja, aber im Grunde muss ich sagen, das war die Rede, die sie gehalten hat, die seltsamerweise am meisten so diesen Hoffnungsgedanken hatte. Ja. Also wenn sie so rübergekommen wäre im Wahlkampf, hätte das nichts geändert, aber vielleicht dieses Bild dieser kalten, berechnenden Frau, die ja nur, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also wenn sie so solche Reden im Wahlkampf gehalten hätte, dann hätte man sie als emotional und, ja, und weich abgestempelt. Natürlich, sie konnte dann nicht gewinnen. So, da war einfach keine Luft. Ja? Also entweder du bist halt kontrolliert und dann wirst du als kalt und gefühlsarm dargestellt, weil du ja als Frau irgendwie Gefühle haben musst, so öffentlich. Aber wenn du Gefühle öffentlich hast, dann bist du schwach. So, Da ist einfach keine. Ich bin auch sehr gespannt, wann die nächste Frau antreten wird für das Präsidentschaftsamt. Das kann lange dauern, glaube ich. Ja, es wird, bis wir da sind, wo wir jetzt waren, wird das vermutlich sehr lange dauern. Und also ich sage mal wir, weil ich von Amerika schon auch eine globale Signalwirkung ausgehend sehe. Aber bis wir da wieder sind, so was Fortschritt auf sozialer Ebene angeht, ja, da vergehen wahrscheinlich Jahrzehnte. Ja, wenn uns dann nicht der Klimawandel einholt, ja, den Trump ja jetzt auch weiter forciert. Ja. Ja, ja. Also da ist, glaube ich, jetzt der Zug auch endgültig abgefahren, nicht den Worst Case zu haben in naher Zukunft. Insofern, ja. Ja, ja, ich meine, an der Stelle gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, denke ich, dass die Agrarindustrie in Amerika die Auswirkungen vom Klimawandel gerade anfängt zu spüren. Und zwar so stark zu spüren, dass sie den nur noch mit sehr großen Schwierigkeiten wegdiskutieren können. Das heißt, ein Teil von dem großen Wählerpotenzial in den Staaten, im Inneren von den USA, wird jetzt den Klimawandel relativ schmerzhaft zu spüren kriegen, relativ bald. Vielleicht besteht da die Chance, dass die dann nochmal einen Kurswechsel erzwingen, aber naja, wir wissen ja, was auf die Wähler nach der Wahl gegeben wird. Die Reaktionszeiten sind halt, was das System angeht, dahingehend einfach nicht schnell genug. So, also es wäre jetzt wichtig zu reagieren, um den Worst Case in 10, 20 Jahren zu verhindern. Ja. Und wenn du jetzt noch 4 oder 8 Jahre wartest, dann, naja, dann bringt uns das vermutlich gar nicht mehr so viel, irgendwas noch zu verhindern. Ja. Und wir hatten ja ausgemacht, dass wir jetzt reagieren und das will Trump jetzt alles zurückrollen. Ja. Ja, ich wäre gerne hoffnungsvoll, ich weiß gerade nicht, wo ich es hernehmen soll. Ja. Es ist auch noch zu frisch, also für mich ist es echt so, ich habe zwar das Gefühl, man sollte jetzt persönlich mehr tun, irgendwie sich politisch engagieren, aber ich muss das erst noch setzen lassen und ich weiß auch noch gar nicht, was man da machen kann, machen soll. Ich lasse es jetzt noch eine Woche sacken und dann mache ich mir dann nochmal die Gedanken. Hm. Aber das Gefühl habe ich schon, dass man muss jetzt mehr tun, als nur alle paar Jahre zur Wahl gehen. Ja. Ab wenn du was weißt, sag Bescheid. Hm. Ja. Gut, ich spare mir an dieser Stelle mal eine Überleitung und fange einfach mit dem Tagesgeschäft an. Ja, oder? Oder wollt ihr noch? Ja, ja, ich meine, ich hätte ja gesagt, die Hölle ist zugefroren, aber das... Ja, ich habe es mir auch vergessen. Ich meine, das jetzt in einer vergleichsweise viel kleiner überraschenden News... Mhm. Ja, die GEMA hat sich mit Google tatsächlich geeinigt. Es gibt eine lustige Pressemeldung auf Deutsch und auf Englisch, wo die GEMA sich sehr freudig zeigt, dass jetzt endlich die ganzen Musiker auf Google endlich bezahlt werden. Es gibt keine Zahlen, was auch lustig ist. Also es ist nicht öffentlich, wie sie sich geeinigt haben. Sie haben sich auf jeden Fall geeinigt und die GEMA Sperrscreens soll es in Zukunft wohl nicht mehr geben. Ich frage mich, wer sich da bewegt hat und was da der Ausschlag war. Weil theoretisch hieß es ja, die GEMA ist auf ihrem üblichen Verbotskurs, wir erlauben das nicht und lassen da nicht mit sich diskutieren. YouTube war auf dem Standpunkt, naja, dann guckt ihr halt nicht, Deutschland ist so winzig im Vergleich zu dem Rest der Welt, dann guckt er das halt nicht. Dann machen wir halt dieses blöde Sperrschild und alle ärgern sich über die GEMA und nicht über uns. Vermutlich ist man gegenseitig aufeinander zugegangen. Bei Google gibt es ja so ein bisschen Leidensdruck wegen YouTube Red, wo sie einem ja verkaufen wollen, dass man Musik hören kann auf YouTube. Und das kannst du in Deutschland halt nicht launchen, sobald man nicht irgendwie tatsächlich Musik hören kann auf YouTube. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch irgendwann für die GEMA eine Situation, wo sie merken, dass sie sich zu lange der Zukunft stellen und vielleicht auch ihre Mitglieder verkretzen damit. Ich glaube allerdings, wahrscheinlich war bei Google irgendwie der Druck gerade größer wegen Produkterweiterungen auf internationale Märkte. Ja, auch guter Stichpunkt, der Druck auf Firmen, um sich zu bewegen. Apple hat sich dazu entschlossen, diese ganzen Adapter, die man jetzt braucht für die neuen MacBooks, billiger zu machen, nämlich halb so teuer, um es mal gleich so zu sagen. Sehr schön. Ja, also diese ganzen USB auf USB-C Adapter und dieses Gedönse waren bei 20 Geldeinheiten und sind jetzt bei 10 Geldeinheiten. Das ist doch okay. Das ist doch gut. Ja, das ist auch irgendwie so ein gefühlter Preis, den man mal mitnehmen möchte. Ja, bisher war die 30 €, die du für ein Apple-Kabel gezahlt hast, egal welches, schon immer gefühlt halt der Premium-Preis. Also du zahlst 15 € fürs Kabel und 15 € für den Apfel, der drauf gedruckt. Und dafür sind die Kabel halt echt auch nicht gut. So. Also, ja, okay. Also die Apple-Kabel, die ich benutze, die gehen alle sehr kaputt. Oh, stimmt. Die platzen alle auf und Also wenn ich schon so viel Geld für ein Kabel zahle, dann will ich nicht nur, dass da der richtige Apple-Chip drin ist, den Apple abgesegnet ist, sondern auch, dass die halt so ein bisschen halten. Das tun sie nicht. Interessanterweise, habe ich ganz vergessen, auf die Agenda zu schreiben, verkaufen sich die neuen MacBooks sehr gut anscheinend. Ja. Also im Vergleich zu Konkurrenten. Ich meine, wahrscheinlich kommt es auch daher, dass es einfach lange kein gescheites neues MacBook mehr gab. Ja. Ich denke, da kommen viele Sachen zusammen. Also einerseits ist halt wirklich so dieses, alle haben drauf gewartet Ding. Ist die Nachricht ja auch, das Apple MacBook verkauft sich jetzt schon besser als andere Notebooks dieses Jahr. Wo man halt auch wissen muss, dass sich halt andere Notebooks sehr schlecht verkaufen. Dass die ganze PC-Kistenschieberei halt so ein bisschen rückläufig ist. Und der Vergleich von dem Notebook, das Apple baut, gegen ein anderes Modell von zig Herstellern ist auch ein bisschen verzerrend. Ich weiß nicht, ob sie es gegen einen oder den Markt verglichen haben. Keine Ahnung, wie da der Vergleich war. Aber ich habe das mit Modellen gesehen, aber es gibt bestimmt auch Vergleiche. Ja. So oder so, es ist eine schwer vergleichbare Situation, gerade weil halt irgendwie bei Apple alle drauf gewartet haben, dass endlich neue Hardware kommt und nun ja. Aber es ist ja auch nach wie vor eine schöne Maschine. Also ich habe daran eigentlich wenig auszusetzen. So jetzt irgendwie nochmal ein paar Wochen nach dieser Keynote. Das sieht alles so aus, als wäre das eine sehr schöne Maschine und ich werde dann berichten, wenn hier mal tatsächlich eine aufschlägt. Bis dann, als kleiner Tipp, wenn ihr noch nicht wisst, was für einen Adventskalender ihr dieses Jahr basteln wollt, macht doch einen USB-Adapter. Genau. Nach 24 Adaptern ist dann ist Weihnachten. Ja. Es erinnert mich gerade an die Geschichte, als ich hier nach Berlin gezogen bin und ich habe das ja irgendwie so etappenweise mit der Deutschen Bahn gemacht und habe immer einen Koffer mitgenommen von meinen Besitztümern, weil ich regelmäßig gependelt bin. Und irgendwann kam ich dann mit einem Koffer voller Kabel irgendwie und wirklich ungelogen, ein großer Reisekoffer nur mit Kabeln und Adaptern. Und ja, meine Freundin hat so ein bisschen die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Also ich habe jetzt zwei große Schubladen mit Kabeln sortiert. Ja. Und zwar nur deswegen, weil ich die Hälfte weggeschmissen habe. Ja. Ja, das geht mir auch so. Ich glaube, ich hatte vorher wirklich zwei Reisekofferkabel und habe das so auf gefühlt einen Reisekoffer runtergebrochen. Aber naja, ich warte jetzt drauf, dass ich irgendwann die zumindest Micro-USB ausmustern kann. Das wäre schon viel gewonnen. Aber das dauert noch ein Jahr vermutlich. Nun, Hatten wir eigentlich über die Microsoft Surface Studio, über das Microsoft Surface Studio gesprochen? Das ging so ein bisschen unter in unserer Keynote-Post-Euphorie/Berichterstattung. Also ich weiß eigentlich fast nichts über das Gerät, nur es ist, habe ich das richtig verstanden, es ist so eine Art iMac, wo man den Bildschirm runterklappen kann und es dann als Tablet verwenden. Ja, entweder so oder ein Cintiq mit einem Rechner drin. Genau, weil das Konzept fand ich schon ganz cool. Geht natürlich für Apple überhaupt nicht, weil Microsoft hat ja Windows seit 5 Jahren oder so schon für Touch ausgelegt. Hm. Und Apple hat ja ganz klar getrennt in Desktop ist nicht Touch und iOS ist Touch. Hm. Ich denke, es geht halt vor allem auch darum, darum, weil Microsoft mit diesem Produkt ganz klar irgendwie auf eine Nische zielt, die halt noch nischiger ist als das, was Apple halt bedient. Nämlich Leute, die mit diesem Gerät in der Hauptsache halt zeichnen. Und weil du willst halt kein Gerät, das du die ganze Zeit so bedienen musst, dass du davor sitzt wie vor einem Zeichentablett. Weil nach 2 Stunden bist du dann durch, wenn du da irgendwie ständig mit surfst und was nicht tust. Das ist einfach, da eignet sich Touch nicht so gut für in dem Arbeitsmodus. Aber gerade wenn das halt so ein One-Purpose-Gerät quasi ist für wie heißt das deutsche Wort für Artist? Künstler. Kreative. Dann macht das halt Sinn. Dementsprechend gibt es halt da auch eine extra Windows-Version für, die da drauf optimiert ist. Und an sich ist das eine super runde Produktpalette. Es ist halt irgendwie was Apple nicht macht und ich auch nicht gedacht hätte, dass Apple macht. Apple versucht halt immer Geräte zu bauen, die sie zwar Pro nennen und auf einen Pro-Markt positionieren, aber nicht so feingliedrig, dass sie jetzt sagen, so und hier ist unser MacBook für die Zeichner unter euch. Also im Grunde würde mich das ja total ansprechen von der Zielgruppe. Auf der anderen Seite bin ich ja super froh, dass ich mein iPad Pro rumschleppen kann und auf dem Sofa zeichnen, ja. Was ja mit dem Gerät wieder nicht geht. Ja. Allerdings muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich mache auf dem iPad Pro sonst nichts. Hm. Und zwar niente. Was ich mir noch wenigstens, also ich benutze es als Notizblock und zum Zeichnen. Okay. Was großartig ist, aber Single-Purpose-Gerät für mich. Was ich mir noch vorstellen könnte, was ich drauf machen könnte, ist Filme gucken oder Medienkonsum ist für mich auch noch ein oder Games machen. Mache ich aber dann im Endeffekt Filme lieber auf dem Laptop und Games lieber auf dem Handy. Filme gucken allein deswegen, weil dann brauche ich ja wieder einen Ständer irgendwo, damit ich es so richtig wohin tun kann. Hm. Und anderes Ding, es ist halt fast immer leer. Weil das braucht so ewig lang zum Laden, das iPad Pro. und das ist ja auch der Grund, warum es diesen USB-C Lightning Adapter gab schon, damit das nicht so ewig lädt. Ja. Da bin ich gerade so ein bisschen innenarchitektonisch vor einer Herausforderung, wo du das gerade sagst, weil ich im Prinzip brauche ich eine Ecke, wo ich Dinge laden kann. So, ich brauche so ein. Oh, das habe ich gemacht, mir eine eingerichtet. Ja, aber ich hätte gerne ein innenarchitektonisches Element, sprich Möbel. Ja. Dass sich dafür eignet, irgendwie Dinge zu laden. So eine USB-Ladestation reklamiere ist nicht das richtige Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie ein Möbelstück, das nicht scheiße aussieht, obwohl da irgendwie ein Haufen USB-Geräte und sonstige Geräte drauf liegen, die Strom saugen. Das wäre so. Also ich bin auf jeden Fall glücklicher, seit ich an meinem Nachttisch fest ein Lightning-Kabel installiert habe, ja, das hab ich auch. Und fest mein Uhrladegerät installiert habe, was ich dann auch noch draufgeklebt habe, damit ich die Uhr einfach drauflegen kann, weil dieses Ding ist ja eine Fehlkonzeption an sich, das ist schon göttlich. Man benutzt, also ja, hängt davon ab, ob du das silber-weiße hast oder das, was auf beiden Seiten weiß ist. Wenn du silberweiße hast, dann weißt du wenigstens, wo du die Uhr drauf tun musst. Aber du kannst es ja auch nirgends hinlegen, weil das zwirbelt sich immer so. Ja. Dreht sich um von selber. Deswegen habe ich es festgeklebt. Ja, das kannst gut. Du dann machen, wenn du eine Uhr hast, die tatsächlich ein Band hat, das nicht geschlossen ist. Ja. Also ich habe jetzt so ein Metallding sie zum Aufklipsen und ja, da geht das natürlich nicht. Hm. Ja. der. Du warst der, der die gekauft hat. Was? Diese Uhr mit einem anderen Band als dem Sportband. Nee, ich habe einfach ein billiges Band auf Amazon bestellt. Ah, okay. Ja. Gut. Ja, also dann gibt es wohl Gründe dafür, aber Apple ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie da dann aufgeben und halt Scheiß produzieren. Ja. Die halt für alle Modelle irgendwie geht, anstatt vernünftig. Ja. Naja, wir werden das mal im Auge behalten. Das wird ja immer gesagt, es passiert noch was. Wo wir gerade noch bei Apple waren, kurzer Nachtrag zur letzten Sendung, der mir auf Twitter von ausnahmsweise irgendwie zugetragen wurde. Nein, nicht zeitweise, ausnahmsweise. Wir hatten ja spekuliert, ob Apple dann überhaupt noch Displays baut in Zukunft. Und angeblich hat Apple halt tatsächlich einem Chefredakteur von The Verge gesagt, dass sie momentan keine Pläne haben, noch Displays zu bauen. Ja, das hatte ich auch so. Interessant. Auf dem Schirm. Ja, warum nicht? Haben sie sich nicht so geäußert, soweit ich weiß. Es ist einfach nur so, ja, jetzt erwartet mal keine, wir bauen da keine mehr. Nee, ich meine, also warum? Kann ich verstehen, also, kann ich akzeptieren. Ja. Also why not? Ja, das schon ein bisschen schade, weil man immer das Gefühl hatte, dass halt Apple-Displays noch besser mit dem Zeug funktionieren, das man hat, weil die hatten dann noch ein Ladekabel oder überhaupt irgendwie das richtige Display-Kabel. Wenn man natürlich jetzt USB-C hat, dann erledigt sich das Problem so ein bisschen, aber trotzdem irgendwie schade. Mhm. Nun ja, wir haben noch ein Ding auf der Agenda. Ja, die positive Überraschung 2016. Ja. Die Hürde ist zugefroren. Overused. ja. Nein, es soll noch mal kurz um Microsoft gehen und wir wollen Microsoft, glaube ich, lobend erwähnen, oder? Ja, genau, Microsoft Office. Und zwar, ich komme ja eigentlich sehr gut zurecht so im Alltagsleben mit der iWork-Suite. Mhm. Mach meine Docs und meine Excel-Dateien eben in Pages und Numbers auf. Ja. Aber es gibt einen Fall, wo ich das ungern mache, und das ist, wenn ich Korrekturdateien bekomme. Ich bekomme vom Kunden eine Datei, das ist ein Word-Dokument, und da stehen Korrekturen drin. Und da kann man sich einfach nicht verlassen, dass die in Pages gut genug angezeigt werden, dass du alle Korrekturen mitkriegst, was dann ein Anwendungsfall ist, wo halt Pages nicht in Frage kommt. Das ist der Grund, warum ich mir eine alte Version von Microsoft Office, also ich glaube 2012 oder so, installiert habe und gedacht habe, okay, ich muss jetzt diesen Job machen und das tun. Es gibt ja dieses Probezeit-Abo. Also du kannst halt die App ausprobieren, weiß nicht, ein paar Tage. Und mach das mal. Und dann ging so der Startscreen auf und da stand dann auch jetzt testen. Und dann darunter stand Dateien kostenlos anzeigen. Und das hat mich sehr überrascht und sehr freudig überrascht. Man kann sich mal die Office Suite einfach installieren und sich Dateien anzeigen lassen mit den Programmen, ohne jemals Word oder Excel oder so kaufen zu müssen. Nice. Das ist gut. Ja. Das ist super. Interessant, dass es Microsoft macht. Ich meine, es ist ja auch, wenn man schon sagt, wir machen ein proprietäres Format als Weltstandard in gewissen Kreisen, dann finde ich das auch einen feinen Zug. Das Lustige ist, ich bin mir nicht sicher, ob das auf Windows auch so ohne weiteres funktioniert. Das weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mit der neuesten Version von Microsoft Office geht, weil das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Übrigens, Spaßfakt am Rande, der einzige Anlass für mich, tatsächlich Microsoft Office aufzumachen, ist, wenn Apple mir eine Excel-Datei schickt. Weil wenn Apple nachfragt, was wir so vorhaben für die Zukunft, dann schicken sie immer so eine Excel-Template-Roadmap und die muss man dann ausfüllen in Excel. So. Ich schaue mir die immer bei Numbers an. Naja, aber ich muss halt eine Excel-Datei zurückschicken, wenn ich sie ausfülle und dann. Du kannst ja von Numbers eine Excel-Datei aus exportieren. Ach ja, da muss man halt drauf vertrauen dann, dass das funktioniert. Ja. Gut, in diesem Sinne kommen wir zum Konsum. Wir fangen an mit einem Spiel, das wir hier schon mal hatten, das ich, glaube ich, vorgestellt hatte, als es für die PS4 rauskam. Es geht um Volume. Oh, ach, du hast es. Also ich habe es anders in Erinnerung, aber vielleicht hast du recht. Und zwar, als es für den Mac rauskam. Nee, ich habe das auf der PS4. Das gibt's für den Mac? Also ich habe es damals gespielt, als es für den Mac rauskam. Es geht um das zweite Spiel von Mike Bithell, von Thomas Was Alone Volume. Es ist ein Schleichspiel. Ich habe das damals auf dem Mac ausprobiert und dann relativ schnell wieder gelassen. Ist aber schön gemacht, aber dachte mir, das ist nicht so mein Ding. Jetzt ist Volume mit einem Update auf PS4 rausgekommen, und zwar mit einem VR-Update. Oh. Und das ist der Grund, warum ich es jetzt nochmal für die PS4 geholt habe, weil Aga und ich sind VR-süchtig und es kommt nichts raus, nichts Neues, und wir haben gefühlt alles schon durch. Habt ihr denn Eagle Flight schon gespielt? Nein, okay. Eagle Flight, nein, noch nicht. Muss mal gucken. Genau, haben dann Volume runtergeladen und die 3D-Version oder VR-Version angeworfen, und man muss sich das Spiel so vorstellen: Du guckst von oben auf eine Art Spielbrett drauf, wo dann deine Figur rumläuft und vor den Wachen sich verstecken muss und bis zum Ende des Levels latschen. Das ist also, es hat so gefühlt so ein Spielbrettcharakter. Bei der VR-Version ist dieses Spielbrett nun gekippt und in der Luft in 3D, also vor dir, und das Spiel an sich ist eigentlich normal. Okay. Was wenig bringt. Ich würde sagen, ja, genau. Ich wollte sagen, Sinn ergibt, aber was wenig bringt, ist eigentlich die bessere Beschreibung. Also hat irgendwie, das hat nicht gefunkt zwischen VR und dem Spiel. Hatte aber zur Folge, da wir das Spiel schon runtergeladen haben, dass wir mal die normalen Level gespielt haben. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Da haben wir immer abgewechselt. Lässt sich auch super so zu zweit spielen. Einer versucht's, kommt nicht weiter, dann wird der Controller weitergegeben. Und man kommt dann durch. Das Spiel ist ja auch nicht so wahnsinnig schwer, was ich immer ganz angenehm finde. Ja, hinten raus wird's dann ein bisschen komplizierter, aber. Ja, das denke ich. Man kommt am Anfang recht gut weiter. Und ich hatte jetzt zum ersten Mal so das erstaunliche Gefühl, oh wow, das macht mir mit Controller viel mehr Spaß. Als am Mac. Ja. Weil am Mac hatte ich es probiert und es war irgendwie, hat mich nicht wirklich umgehauen. Ein Spiel, wo es das Gegenteilige ist, ist wie. Das finde ich mit dem Controller unspielbar. Ja, das ist mit Tastatur auch für mich angenehmer. Aber Controller ist wirklich immer so eine echte Frage, die sich sehr auf den Spielpreis auswirkt. Ich habe es bei Volume auch gemerkt, weil ich habe Volume zuerst auf der PS4 gespielt und dann auf der PSP. Und auf der PSP ist halt irgendwie die Steuerung zu clunky und funktioniert nicht gut genug und hat keinen Spaß gemacht. Das, was mir noch aufgefallen ist bei Volume, das, was Thomas Was Alone ausgezeichnet hat, nämlich diese Story, die da so im Hintergrund erzählt wird, hat bei Volume für mich null funktioniert. Nee, für mich die labern nicht. Die ganze Zeit ins Level rein, während ich beschäftigt bin, da zu schleichen und Stress habe. Und ich will mich da überhaupt nicht drauf konzentrieren, was die da labern. Ja. Ich habe von der Story nichts mitgekriegt bis jetzt. Ja, es fühlte sich auch so ein bisschen beliebig an im Retrospektiv jetzt. Also so einfach nur so eine die Verschwörung gegen dir, das die böse Regierung, Blafasel, du bist der fiese Hacker, der alles Schnieschnafu. Ja. Kommen wir weiter zu einem iOS-Titel, den es auch für Android gibt, soweit ich das gesehen habe. Es geht um Aux B. Ja, ich bin gerade dabei, ich habe es entdeckt, es kostet nichts. Es hat jetzt in der neuesten Version einen Spendenknopf. Das Ziel ist, die Story ist, du bist Tontechniker und musst irgendwie eine Tonquelle mit den Lautsprechern verbinden. Und du hast nicht das richtige Kabel oder das lauter Geräte, die dann, wo dann der Stecker sich ändert. Und du hast halt... Sorry, dass ich kurz reingritsche, aber es ist quasi MacBook Pro The Game. Stimmt, topical. Ja. Ja, und du hast halt dann so verschiedenste Steckernormen, die du nur miteinander verbinden kannst. Und die Geräte haben so Eingang, Ausgang und aus dem Ausgang kommt eine andere Steckerart raus. Manche Geräte verdoppeln deinen Eingang, manche brauchen zwei Eingänge und haben nur einen Ausgang. Und du musst das Ganze puzzelmäßig aneinander klatschen. Es hat eine unglaublich flache Schwierigkeitskurve. Also ich bin in Level 60 und habe immer noch keine Probleme. Ich muss bei keinem Level nachdenken. Aber irgendwie ist dieses Spiel total beruhigend für mich. Und deswegen zocke ich das immer noch. Hattest du schon mal besprochen? Nee. Weil dann hattest du mir das privat erzählt von dem Spiel. Oder? Kann sein. Ich finde es total faszinierend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr entspannend ist und gleichzeitig gibt es für mich nichts, was mich mehr auf die Palme bringt, wie Audio verkabeln im echten Leben. Insofern interessante Mischung. Ja. Vielleicht da noch reingegrätscht, ein kleiner Hinweis. Letzte Woche ist im App Store ein Spiel erschienen, nämlich The Trail. Aha. Und da dachte ich, Peter Molyneux ist schon fertig, weil wollte der sein Spiel nicht The Trail nennen? Ja. Ich habe aber auch einen Test von The Trail gelesen vor kurzem. Das ist aber nicht von Molyneux jetzt. Doch. Das ist das Spiel von Molyneux. What? Ja. Aha. Das müssen wir nächste Woche. Aber warum ist der? Warum steht dann als Entwickler Congregate? Was ja kein. Die sind ja nicht selber Entwickler, sondern Publisher. Aber Ich muss mal kurz gucken, wo hier, das Congregate steht ja als Entwickler. Nein, das ist von 22 Cans das neue Ding. Ich habe da auch eine Review gelesen, den ich echt schwach fand, weil er halt irgendwie erst gesagt hat, ja, das ist an sich ein super schönes Spiel und Tafasel, alles ist gut, aber du wirst halt zu Tode gemicro-dingst. Micro-paid. Geil. Und gepaid. Es ist halt ein ganz fieses Kauf hier mal noch 10 Goldbar, 100 Goldbars und 50 Favors und Special Offers. Peter ist echt zu dunkel. Aber das Review hört er halt dann auf mit, ja, aber das ist halt so in Mobile und es ist halt ein Cutthroat-Business und ja, fuck das Shit. Weil ich hab's nicht wiedererkannt. Mann. Peter ist echt zur dunklen Seite übergelaufen. Vor allem finde ich krass, wie schnell dieses Spiel erschienen ist. Peter Molyneux, du Drecksack, gib mir mein Geld, mein Gottesgeld zurück. Nee, es ist halt vor allem auch deswegen lustig, also interessant, weil sie sich halt irgendwie nicht getraut haben, nach diesem Gottesdesaster irgendwie noch großartig PR zu machen und das einfach so sang- und klanglos rauskam. Mhm. Allerdings hat's Apple gefeatured. Ja. Mist, jetzt ist es doch bekannt geworden. Okay, naja, alles andere bringt ja realistisch gesehen auch nichts. Also Presse, Mobile Games ist vergleichbar einfach. Wobei als Molyneux, denke ich, kann man schon da so ein bisschen beeinflussen. Ja, das schon. Aber so als Indie-Entwickler, ob jetzt irgendwie eine Webseite über dich schreibt oder nicht, spiegelt sich leider sehr wenig dann in Verkäufen wieder. Sie haben sogar Editorials Choice bekommen dafür. So wie. Ja, interessant. Naja, gut. Okay. Aber wo wir schon gerade. Ich weiß über das Spiel nichts, ich habe es nicht gespielt. Wo wir gerade schon beim Wandern sind. Weil The Trail, da geht es ja, glaube ich, ums Wandern. Kommen wir zum nächsten Thema, das auf unserer Agenda steht, nämlich das ist Firewatch und jetzt die Version mit Free Roaming und Audio-Kommentar. Genau, die gibt es jetzt für PS4 auch. Ja. Ich schätze mal dann für auch für den PC Mac. Auch. Ja. Und ich habe es noch nicht geschafft, es mir anzugucken. Ich wollte bloß erwähnen, dass es da ist. Hast du es denn schon gespielt, Martin? Ich warte immer noch auf Luzi, dass wir das gemeinsam spielen. Insofern bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber der Audiokommentar, also ich habe das ja schon angespielt, als ich in Portland war, kürzlich. Und der Audiokommentar ist echt toll und ich kann das nur empfehlen. Okay, dann müssen wir erst noch gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ich habe da am Rande, wo wir gerade bei älteren Titeln älter in Anführungszeichen, mit Director's Cut / Audiokommentar sind. Ich habe DRS damit Audiokommentar angespielt. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, weil sich die Macher und Macherinnen da tatsächlich so ein bisschen podcast-formatig irgendwie an den Tisch gesetzt haben und immer so ein bisschen erzählen, was sie sich gedacht haben. Und das ist gerade bei dem Spiel sehr interessant für mich jetzt. Mhm. Lustig. Gut, wir beenden diese Folge mit paperplanes.world. Das ist eine Webseite, die dazu gedacht ist, dass du sie auf deinem Handy aufmachst. Mhm. Und besteht daraus, dass du ein kleines Papier, stempelst. Genau, du stempelst dein Handy und faltest es zusammen und dann wirfst du es. Und es fliegt um die Welt und du kannst... Wenn du mal dein erstes Papierfliegerchen abgeschickt hast, kannst du andere Papierfliegers fangen und auseinanderfalten und dann siehst du die Stempel, die da schon drauf sind. Dann siehst du den Weg, den dieses Papierfliegerchen schon genommen hat und siehst dann Stempel aus München, Bogota, New York und keine Ahnung, sonst wo drauf und kannst deine Stempel aus München noch dazu setzen. Du hast die Auswahl zwischen so verschiedenen Stempeln. Die UI ist ganz süß und sehr unkompliziert. Es ist lustig. Und du siehst dann auch nachher deine Flugzeuge, ob die schon oder wie oft die schon gefangen und weitergeschmissen wurden. Ja. Es ist witzig, entspannend und nett. Der einzige Pro-Tipp, den ich geben muss, ist alle Handy Schmeißbewegungen oder sonst wie muss man recht heftig machen. Also das Papierflugzeug mit Schwung schmeißen und auch den das Fangnetz mit Schwung bedienen. Ja, kurzer Service-Hinweis, guckt vorher, ob ihr Apple Care habt. Da sind ja jetzt neuerdings irgendwie 3-mal billig Display reparieren oder 5-mal sogar mit drin. Insofern kann man dann auch schon mal sein Handy auf die Gegend werfen. Ich habe gerade Irkutsk gefangen, geil. Was ich nur vom Risiko Genau. Das gleiche neben Jakutsk. Mache ich dann da meinen Stempel dazu? Ja, ja, du musst den dazu machen und dann falten. Ach, ach. Oh, genau. Und ja. Ein schöner Zeitvertreib in Zeiten wie diesen. Auch gut, dass man nichts schreiben kann, sondern nur stempeln. Das finde ich gut. Das macht das Ganze angenehm. Gut, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Es bleibt uns nur noch, euch eine erträgliche, unter diesen Parametern, Klammer, Restwoche zu wünschen. Genießt die Zeit im Rahmen eurer Möglichkeiten. Genau. Man muss so bis es dann irgendwie endgültig zu Ende geht, muss man die Gegenwart noch genießen. In diesem Sinne, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Fanboys. Bis dann. Adi. Tschü. The age of men is over. The time of the orc has come.